Gut, bitteschön. Guten Abend. Schönen guten Abend. Ich bin Mehmet Elitz. Ich bin der Diensthabende Arzt auf dieser Station und werde mit Ihnen Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, Hauptsache jemand guckt nach mir. Mir geht's wirklich nicht besonders gut. Ah ja, ich bin da für Sie. Jetzt werde ich Ihnen helfen. Und wie heißen Sie denn? Ich heiße Nicole Meyer. Nicole Meyer. Könnten Sie bitte langsam buchstabieren Ihre Ja, Vor- und der Nachname? Vorname NICOLE Ja. Nicole und Meyer mit MAIER. Okay. Herr Meier. Frau. Frau Nicole Meier, ist ein ja. Frauenname. Frau Meier, ja. Und wie alt sind Sie, Frau Ich Meier? bin 57 Jahre. Und wann genau sind Sie geboren? Am 5.7.65. 65, okay. Und wie groß sind Sie, Frau Meier? Ich bin 1,63 Meter. Und wie viel wiegen Sie, wenn ich fragen darf? Ja, ich wiege aktuell noch 71 Kilo. 71, okay, Frau Meier, was kann ich für Sie tun? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, also wissen Sie, Herr Doktor, ich habe seit 3 Wochen habe ich eigentlich schon ziemlich kräftige Bauchschmerzen. Immer nach dem Essen. Und ich habe immer gedacht, ja gut, dann darfst du halt nicht so viel essen und ein bisschen vorsichtig essen. Und jetzt ist mir aber, gestern ist mir aufgefallen, dass in meinem Stuhl, dass da Blut drin war. Und das war mir dann doch ein bisschen unheimlich. Und dann spät am Abend und auch heute am Tag, das war ganz merkwürdig, da sah der Stuhlgang so ganz schwarz aus. Und ich habe auch wirklich kräftige Schmerzen, es wird immer mehr. Und mir ist auch richtig schlecht. Also mir ist wirklich übel. Und zurzeit schmeckt mir das Essen auch wirklich nicht besonders. Also ja, also ich bin ein bisschen unzufrieden mit mir. Ja, verstehe, Frau Meier. Ist Ihnen übel auch? Ja, mir ist schlecht, ja. Naja. Okay. Haben Sie schon mal erbrochen? Nee, übergeben? Nein, habe ich mich nicht. Nein, nee, nee. Okay. Frau Meier, sind die Schmerzen langsam begonnen oder war allmählich? Die haben langsam angefangen Ja. und dann ist es immer heftiger geworden. Wo würden Sie die Schmerzen auf einer Schmerzskala einordnen? Schauen Sie mal, 0 ist kein Schmerz, 10 ist wirklich unertragbare Schmerzen. Boah, also die Schmerzen sind wirklich krass. Also ich würde sagen, die sind so bei 7, 8. Bei 8 sind die schon, ja. 7, 8. Das sind sehr heftige Oh je. Schmerzen. Ja, verstehe. Können Sie aushalten bis zum Ende des Gesprächs oder soll Ja, ich also Ihnen ein Schmerzmittel wenn geben? ich so sitze, geht es ja. Okay. Aber wenn Sie irgendwann ein Schmerzmittel benötigen, bitte geben Sie mir Ja, Bescheid. dann sage ich Ihnen Bescheid, ja. Okay. Frau Meier, fühlen Sie sich fiebrig? Fiebrig fühle ich mich eigentlich nicht, nein. Hallo, können Sie mich hören? Jetzt kann ich Sie wieder hören, ja? Okay. War zwischendurch die Verbindung weg? Wahrscheinlich. Sorry. Ja. Frau Meier, haben Sie in der letzten Zeit ab oder zugenommen? Haben Sie das Ja, bemerkt? ich habe tatsächlich in der letzten Zeit ist mir aufgefallen, ja, habe ich 2 Kilo abgenommen. Ich war da gar nicht unglücklich drüber, aber es schmeckt mir auch gerade irgendwie gar nicht. Ich esse nicht besonders gerne. Das ist alles ein bisschen doof. Okay, verstehe. Vorher haben Sie irgendwelche Auslöser für diese Beschwerden bemerkt? Haben Sie irgendwelche Erklärungen dafür? Also los geht's eigentlich immer ganz besonders nach dem Essen. Da ist es besonders Nach dem Essen. unangenehm. Okay, was für ein Essen? Zum Beispiel fettreichiges Essen Ja, oder aber fettreichiges Essen? das vermeidet man dann ja eigentlich schon, weil man genau weiß, oh, das geht wieder schief, ne? Okay. Warum strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Zum Beispiel Rücken oder leichter Bereich? Nee, eigentlich sind die so offen auf den oberen Bauch so Oberer Bauch. konzentriert, würde ich sagen, ja. Und immer da oder wellenförmig? Naja, also die wellenförmig sind die nicht. Sie haben sich langsam gesteigert und sie sind insbesondere also krass nach dem Essen. Okay, verstehe. Dann klingen sie danach so ein bisschen wieder ab. Okay. Frau Meier, ist Ihr Stuhlgang schmerzhaft? Nee, schmerzhaft ist das eigentlich nicht. Nee. Mir ist das jetzt nur aufgefallen, wie gesagt, das eine Mal, das hat mich auch ein bisschen erschreckt, dass da Blut drin war. Ja, Kriegt das man war, ja einen Schreck, ne? wie viel Mal das war? Das war einmal. Und Nur dann eben einmal. gestern und heute dieser ganz schwarze Stuhlgang, das sah ja auch sehr komisch aus. Okay. Frau Meier, haben Sie das Gefühl, so Toilette zu müssen, ohne dass etwas kommt? Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Nee, das habe ich nicht. Okay. Hatten Sie ähnliche Beschwerden früher auch? Nein, eigentlich habe ich solche Bauchschmerzen, sowas kenne ich eigentlich gar nicht. Nee. Okay. Beim Atmen verlindern oder verschlimmern man die Schmerzen oder gibt es keinen relevant? Ich würde sagen, da gibt es keinen Unterschied. Okay, gut. Und haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen, Frau Meier? Wie zum Beispiel Ja, klar, in meinem Zuckerkrankheit? Alter, ne? Kein Wunder. Also ich habe ein bisschen Bluthochdruck und die Cholesterinwerte sind ein bisschen hoch. Ne? Aber das habe ich halt, da kriege ich Medikamente. Und ich habe schon ewig lange eine Schuppenflechte. Also insbesondere an den Oberarmen und an der Armbeuge und manchmal auch in den Kniekehlen. Da muss ich halt dann so Salbe benutzen. Und Schmerzen hatte ich auch schon, aber das waren andere Bauchschmerzen. Ich hatte Nierensteine. Und Okay. das waren aber ganz andere Schmerzen. Und Ja, Sie können also unterscheiden, ja. das ist jetzt anders. Und ich habe vor 6 Jahren dann so eine Harnleiterschiene bekommen. Und ja, und dann hatte ich tatsächlich auch, ja, das ist jetzt schon ein halbes Jahr her. Ja, ein gutes halbes Jahr, ist schon eine Weile länger. Eine kleine Thrombose im Unterschenkel. Okay. Nehmen Sie dagegen irgendwelche Nee, blutverdünnendes jetzt nicht Mittel? mehr, das ist alles abgesetzt. Ne, also ich hatte da Medikamente genommen und Strumpf getragen, aber das ist jetzt alles abgesetzt. Also das ist jetzt wieder frei, die Vene. Das war Ihre Entscheidung oder Ihre Arzt? Nee, hat der Arzt, der hat es kontrolliert. Okay. Okay, gut, super. Und was nehmen Sie gegen Bluthochdruck und Hypercholesterinämie? Ja, ich nehme da so ein Statin. Ich meine, das heißt Simvastatin. Aber ich weiß jetzt nicht, was für eine Dosierung. Dann nehme ich abends eine. Ah, Und okay. gegen den hohen Blutdruck nehme ich Candesartan. Okay. Wie viel Milligramm und wissen Sie die Ah, ich meine, Dosierung? das sind 8 Milligramm und dann nehme ich morgens und abends eine. Okay. Verstehe. Frau Meier, können Sie ausreichend schlafen? Ja, also jetzt die letzten Tage mit den Bauchschmerzen habe ich nicht so gut geschlafen, aber normalerweise kann ich eigentlich gut schlafen. Und was mir jetzt in der letzten Zeit zu schaffen gemacht hat beim Einschlafen, ich habe immer so Sodbrennen gehabt. Sobald ich mich hingelegt habe, hatte ich das Gefühl, ja, da kommt es so sauer hoch und das war nicht so angenehm. Okay, haben Sie dagegen irgendwelche Magenschutz oder solche Medikamente eingenommen? Nee, das ist erst seit einigen Tagen. Also das ist noch nicht so lange. Da habe ich noch nichts gegen eingenommen, nein. Okay, verstehe. Und haben Sie irgendwelche Veränderungen im Urin bemerkt? Im Urin habe ich nichts bemerkt. Nee, das ist eigentlich alles normal. Also das ist in Ordnung, okay, verstehe. Ja. Okay, Frau Meier, nehmen Sie irgendwelche Medikamente regelmäßig ein? Ja, also wie gesagt, dieses Blutdruckmittel, Kalisatal, ja, außer dann, dann das Statin, dann, ja, wenn ich mal Schmerzen habe, dann nehme ich Ibuprofen ein, was weiß ich, wenn man mal Kopfschmerzen hat oder so. Und dann habe ich noch eben diese Kortisonsalbe, wenn das mit der Schuppenflechte unangenehm ist. Okay. Erinnern Sie sich daran, ob Sie in der letzten Zeit diese Ibuprofen vermehrtes eingenommen oder? Nee, gar nicht. Ich hatte eigentlich keinen Anlass. Nee, ich war jetzt irgendwie, habe nicht besonders viel eingenommen. Okay. Wurden Sie schon mal operiert? Ja, außer diese Harnleiterschiene, das ist ja nicht so eine richtige Operation, aber sonst bin ich noch nicht operiert. Okay, gut. Und rauchen Sie? Nochmal bitte? Rauchen Sie? Zigarette, ja. Ja, ich rauche. Ja, seit 20 Jahren rauche ich. Wie viele Zigaretten rauchen Sie täglich ungefähr? Ja, so 15 sind es schon. Okay. Trinken Sie Alkohol auch? Ja, Alkohol. Also 1-2 Flaschen Bier am Abend trinke ich so. Okay. Gut. Und Sie haben allergische Haut, außer diese Schuppflechten. Haben Sie irgendwelche Allergie oder? Ja, also bekannt ist eigentlich nur, dass ich auf braunes Pflaster allergisch bin. What? Braunes Pflaster. Ah, ja, okay. Da kriege ich so rote Pünktchen, so das juckt. Ja, verstehe. Ne? Und sind Sie vollständig geimpft, auch gegen Corona? Gegen Corona bin ich ganz sicher vollständig geimpft. Alles andere, ja, da meine ich, dass ich da relativ auf dem Laufenden bin, ja. Okay. Frau Meier, leben Ihre Eltern noch? Meine Mutter lebt noch, ja. Ja, gut. Mein Vater ist bei einem Verkehrsunfall schon vor vielen Jahren ums Leben gekommen. Und hat Ihre Mutter irgendwelche Erkrankungen? Ja, im Augenblick, man vermutet, dass die so eine Verschlusskrankheit hat. Die hat so ein offenes Bein und das wird behandelt und da ist man gerade eigentlich dabei zu gucken, was da die Ursache ist. Okay, verstehe. Und haben Sie Kinder? Sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, aber ich habe keine eigenen Kinder, das sind Stiefkinder. Ja, okay. Ja, hatten Sie Kinderwunsch oder? Nö, hat sich irgendwie nicht ergeben in meinem Leben. Okay. Wann war Ihre letzte Blutung? Erinnern Sie sich daran? Oh, das ist ja so mit Anfang 50, also 5 Jahre her. Okay. Sie haben kein gynäkologisches Problem, oder? Na, ich gehe regelmäßig zur Krebsvorsorge und Sie machen wirklich toll. Also einmal im Jahr sozusagen zum TÜV und ja, aber da ist nie irgendwas Besonderes. Frau Meier, ich habe schon meine alle wichtige Frage gestellt. Möchten Sie was hinzufügen oder haben wir etwas vergessen? Oh, ich glaube nicht, dass wir was vergessen haben. Sie haben ja viel gefragt und ich habe Ihnen auch eine Menge erzählt. Jetzt möchte ich natürlich schon wissen, woher das denn kommen kann, diese Schmerzen und was man dagegen machen kann, ob man das zügig irgendwie behandeln kann, ob man Medikamente da nehmen kann oder was man tun kann. Ja, ich hatte einige Frage, darf ich? Ein Moment, sagt Dr. Gönnig. Ja, bitte schön, okay. Mehmet Erlis. Natürlich habe ich Verdachtsdiagnose, aber zuerst muss ich sie ausführlich körperlich untersuchen. Es kann um eine Darmblutung oder Magenblutung handeln. Mhm. Dagegen werde ich ein paar Untersuchungen wie Blutabnahme und Stuhlprobe und möglicherweise oder am wahrscheinlichsten werden wir eine Darmspiegelung durchführen. Das ist nicht so schön, ne? Ja, das kann unangenehm sein, aber das ist wichtig für Sie. Okay. Dadurch können wir bereits wichtige Rückschlüsse über Ihre Erkrankung ziehen. Mhm. Muss ich denn dann im Krankenhaus bleiben? Ja, Sie müssen bei uns bleiben. Ja, okay, dann muss ich meinen Mann anrufen, dass der mir die Sachen bringt. Ja, natürlich. Aber machen Sie sich keine Sorge. Als Sie im Krankenhaus sind, bekommen Sie von uns alles. Ah, okay, das ist auch gut, ja. Mhm. Haben Kollegen andere Fragen? Bitte schön, Frau Kollegin. Okay, haben Sie Herzrasen oder ist Ihnen schwindelig momentan? Nein, beides nicht. Beides nicht. Haben Sie Schluckstörungen? Schluckstörungen nicht. Das Einzige, was sie geschildert hat, dass sie Sodbrennen hat. Okay, danke schön. Ne? Mhm. Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind sie eher dumpf, stechend, brennend, kolikartig? Sie sind am ehesten drückend. Drückend. Sie haben gesagt, dass die Schmerzen nach dem Essen aufgetreten und danach weggegangen oder immer da. Weniger geworden sind. Weniger. Also weniger immer nach geworden. Dem Essen ist es besonders schlecht und danach wird es ein bisschen besser. Können Sie, wie stark sind die Schmerzen am Anfang, nach dem Essen und danach? Direkt nach dem Essen sind die bei 8 und nachher sind sie ja vielleicht noch bei 6 oder 5 oder so. Ne? Ja, okay. Dankeschön. Mhm. Ich habe eine Frage. Ja, gerne. Ja, was sind Sie vom Beruf? Ah, ja, genau. Ich bin Buchhändlerin. Buchhändlerin. Ja, haben Sie unter Stress wegen im Arbeit? Bei der Arbeit, ja, wir hatten ein bisschen Stress in der Corona-Zeit, aber jetzt läuft ja alles wieder. Und der Stress kommt jetzt in der Weihnachtszeit erst. Im Augenblick ist noch kein Stress. Okay, und Bücher und Bücher sind ja etwas sehr Schönes. Ja. Und Sie haben gesagt, 2 Kilo abgenommen. Ja. In welcher Zeitraum haben Sie 2 Kilo abgenommen? 2 Kilo in 2 Wochen. In 2 Wochen. Okay. Dankeschön. Ja, gerne. Bevor haben Sie gesagt, aber Sie haben schon gesagt und Mehmet Ehlis hat gefragt. Keine. War nicht vorher, genau. Sie haben gesagt, dass Sie 1 bis 2 Bier am Abend Jeden Tag getrunken. Ja. Andere getrunken und wie viele Jahre? Eigentlich schon ewig lange. Also ja, mal ein Bier, mal zwei Bier am Abend, aber eigentlich regelmäßig seit vielen Jahren, kann man sagen. Können wir anfangen, Mehmet? Als das ja, ich versuche. Okay. Schön. Ja, guten Abend, Frau Oberärztin. Haben Sie kurze Zeit für mich? Ja, natürlich. Ja, ich habe eine neue Patientin aufgenommen und ich möchte über sie Ihnen berichten. Ja, gerne. Eine 57-jährige Patientin, Nicole Meyer, hat sich heute bei uns wegen seit circa 2 Wochen allmählich aufgetretene, bestehende Abdomenschmerzen vorgestellt. Die Schmerzen liegen bei 7 bis 8 auf der Schmerzskala. Die Patientin berichtete, dass die Schmerzen besonders nach dem Essen, besonders fettreichiges Essen aufgetreten seien. Die Patientin berichtete auch Teestuhl. Zweimal. Einmal habe sie blutige Stuhl gesehen und letztes Mal. Wie ist der Fachbegriff? Melena, ja. Ja, genau. Melena für den Teestuhl und Hämatemesis für den. Ja, genau. Ja? Laut der Patientin hat sie von 2 Kilo innerhalb von 2 Wochen abgenommen. Ah ja, okay. Diesbezüglich habe sie Inappetenz. Die Frage nach Fieber und Erbrechen wurden verneint. Sie habe keine Dysphagie. Aber sie fühlt sich übel von Nausea. Ja, habe genau, sie berichtet. Über Nausea. Die Urin war der Urin war unauffällig und ja. An Vorerkrankungen leidet sie unter arterieller Hypertonie. Dagegen nehme sie Candesartan 8 Milligramm morgens und abends und Hyperlipidämie. Dagegen nehme sie Simvastatin abends. Und vor 6 Jahren wurde bei der Patientin Nierenschiene, Harnleiterschiene wegen Nierensteine eingesetzt. Und die Patient erwähnt von Thrombose, aber ich habe vergessen, wann war genau das oder ich habe nicht notiziert. Aber dagegen nehmen sie keine Medikamente mehr. Aber sie hat Medikamente eingenommen am Anfang. Ja, am Anfang eingenommen, aber jetzt. Das ist jetzt schon abgesetzt. Ja, genau, jetzt schon. Ist also schon eine Weile her. Ja, genau. Familienanamnese, an Familienanamnese hat ihre Mutter Ulcus cururis und deswegen ist sie unter Untersuchungen, aber habe sie keine festgestellte Erkrankung. Im Augenblick noch nicht. Ja, genau. Im Augenblick noch nicht. Ja, genau. Ja, sie ist Raucher seit 20 Jahren, 15 Zigaretten täglich und trinke sie ein bis zwei Bier abends. Das war's, Frau Obersten. Was ist denn jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf ein intestinale Blutung und ulkusfremde Kühle kann auch sein. Ja, okay. Was machen Sie diagnostisch mit der Patientin? So weitere Abklärung werde ich die Patientin ausführlich körperlich untersuchen. Worauf achten Sie dabei? Abdomen werde ich gut abtasten, palpieren, ob irgendwelche Organe Vergrößerung gibt und Darmgeräusche in Ordnung sind. Und werde ich digitale Rektaluntersuchungen durchführen. Ob man da irgendwas merkt, genau. Ja, genau. Das ist auch wichtig, ob es ein Analfistel oder Analfistel oder im Rektum irgendwelche auffällige Zeichnungen gibt. Und der Patientin Blut abnehmen, Blutbild und Entzündungsparameter, BSG, CAP und HEPA-Werte und Nierenwerte werde ich untersuchen und werde ich auch Stuhlprobe veranlassen. Und Ultraschall werde ich durchführen. Sonographie. Abdomensonographie werde ich durchführen. Und eventuell werde ich eine Koloskopie durchführen oder veranlassen. Ja. Koloskopie oder was wäre alternativ noch interessant? Endoskopie auch. Ist es denn wahrscheinlich, dass die Blutung dass die Blutungsquelle im Darm sitzt, wenn sie Melena hat? Ja, ganz ganze Darm, gesamte Darm und Magen werde ich als genau. Gucken. Wir müssen also von oben auch gucken, ne? Ja, genau. Also würde man eine Gastroskopie und Gastroskopie und Gastroduodenoskopie und genau. Koloskopie. Ja. Beides, genau. Von jeder beides. Richtung einmal genau. Gucken. Ja, genau. Genau. Ja, okay. Und wonach würden Sie dann oder was würden Sie noch für eine Untersuchung machen, um die Ursache unter Umständen zu ermitteln? Meinen Sie im Blut oder im Stuhl? Ich meine eigentlich Röntgen, Abdomen. Nee, Abdomen haben Sie ja schon gesagt, würde man erstmal Sonographie machen und dann eigentlich ja eher gucken, was bei der ÖGD und bei der Koloskopie rauskommt. Nee, ich habe eigentlich mehr so an Helicobacter. Ah ja, gedacht. Urea-Schnelltest. Genau. Urea-Schnelltest. Genau. Und wenn der positiv ist, was kommt dann zum Tragen? Ja, dann gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Italienische und französische Möglichkeiten. Triple, okay, ja, alles klar. Brauche ich nicht weiter zu fragen. Ja. Gut, wenn es negativ ist, was ist dann? Was machen Sie, was empfehlen Sie der Patientin dann? Eine Diätassistentin kann ich auch empfehlen und Magenschutz werde ich verschreiben. Wenn es eine Komplikation gäbe, werde ich auch chirurgisches Konzil antworten. Auf alle Fälle, genau. Ja, genau. Ja, hier war jetzt nochmal nachgehört, also was für die Diagnose Ulcus ventriculi spricht, waren zwei besondere Faktoren hervorgehoben. Was spricht insbesondere für die Diagnose? Ernährung, meinen Sie, oder? Als Auslöser, oder? Ja, genau, die postprandialen Schmerzen, genau, das ist das Erste. Genau. Ja. Und das Zweite war Refluxkrankheit. Ja. Ne? Wobei, warte mal, das hat einen Namen, das habe ich wieder vergessen. Pyrosis heißt das. Ja, Pyrosis. Pyrosis, ja. Wir müssen ja die Fachbegriffe bedienen. Ja. Ja, das war aber nur einmal. Ja. Nee, sie hat gesagt, das hat sie jetzt, das hindert sie beim Schlafen. Ne? Hat sie gesagt. Ja. Ne? Ja. Gut. Und hier war noch gefragt, was für eine Komplikation kann im Rahmen der Gastroskopie auftreten? Natürlich auch im Rahmen der Koloskopie. Ja, Perforation, Darmperforation. Genau, ja. Das waren genau die Punkte, die hier angesprochen waren. Ja, dann halten Sie mich auf dem Laufenden, wie es Frau Meier geht und was Sie rausgefunden haben. Und dann hoffen wir, dass es der Patientin bald besser geht. Ja, sehr schön. Gut. Herr Illes, ich glaube, Sie haben eine sehr schöne Anamnese gemacht und Sie haben auch eine gute Präsentation gemacht. Vielleicht noch so ein ganz klein bisschen darauf achten, dass Sie die Fachbegriffe verwenden im Arzt-Arzt-Gespräch. Ja. Ich habe das nicht so richtig begriffen, Herr Gündes. Ist das neulich da in Dessau, ist das bemängelt worden, dass die zu viel oder dass zu wenig Fachbegriffe verwendet hat? Ben de schreiben viele Fachbegriffe benutzen, aber Arzt-Arzt-Gespräch normal. Ah, okay. Also, diese, aber diese beştender aber progredienter. Progrediente Schmerzen. Und epigastrisch. Epigastrisch, ja. Das ist tatsächlich so ein das, wollte ich sagen, aber konnte ich nicht daran erinnern. Ja. Pyrosis, Neusea, keine Vomitus, und so weiter nicht. Also das soll man im Gespräch nicht unbedingt verwenden. Ja. Aber das finde ich ja krass. Also ich bin echt davon ausgegangen, dass das gefordert ist, dass die das wollen, dass man das im Arzt-Arzt-Gespräch verwendet. Aber das ist ja völlig idiotisch. Eine Prüfer hat gesagt, warum viele Fachbegriffe benutzen. Zum Beispiel eine Kollegin hat gesagt, der Patient hat Nausea und Vomitus. Warum Nausea? Nausea nicht Übelkeit, sagen Sie. Ja, aber das ist doch Willkür. Das ist doch Willkür der Prüfer, was die machen, mal ganz ehrlich. Ja. In einem Fall sagen Sie, verwenden Sie Fachbegriffe. Und im anderen Fall sagen Sie, warum reden Sie nicht Deutsch mit mir? Ja, also, sorry, da muss man ja hell sehen als Prüfling. Ein Arzt hat gesagt, Abdominalgie. Der Prüfer hat gesagt, nicht Abdominalgie, Bauchschmerzen. Eine Thorakalgie, nein, nicht Thorakalgie, Thorakalschmerzen. Ja gut, thorakale Schmerzen kann man ja vielleicht gerade noch so hin, oder abdominale Schmerzen kann man vielleicht auch sagen. Aber also das kommt mir ein bisschen verrückt vor. Ja, dass die, also klar, im Arzt-Patienten-Gespräch muss man die deutschen Begriffe nehmen. Das ist ja völlig logisch, klar. Ja. Wie soll der Patient sie sonst verstehen? Im Arzt-Arzt-Gespräch muss es eigentlich legitim sein, die Fachbegriffe zu verwenden. Ja. Und ich meine, dass ich das von einigen Leuten vorher gehört habe, dass sie gesagt haben, wir müssen die Fachbegriffe verwenden. Ja, ich denke, wir müssen Arzt-Arzt-Gespräch und Brief schreiben, Fachbegriff schreiben. Ja, also ja. Da muss man vielleicht ein ganz klein bisschen rausfühlen, was will der Prüfer hören. Ja? Und wenn der also ein Gesicht zieht, wenn Sie das erste Mal den Fachbegriff nehmen, oder umgekehrt, wenn Sie das deutsche Wort sagen, dann korrigieren Sie halt oder sagen, was weiß ich, den anderen Begriff und nehmen beim nächsten Mal das, was er hören will. Ja? Wichtig ist eigentlich, dass die Fachbegriffe in dieser allerersten Schilderung eigentlich kommen. Ich denke, da ist es relativ entscheidend. Und hinterher muss man es halt ein ganz klein bisschen von der aktuellen Stimmung dann vor Ort abhängig machen. Aber ich meine, dass Sie überhaupt keine Schwierigkeiten haben, gut auf Deutsch zu formulieren und auch auf Nachfragen zu reagieren, ja, und dass es eigentlich sprachlich überhaupt keine Schwierigkeiten gibt. Ja, ja, würde ich sagen. Aber ich sage jetzt mal inzwischen meine unmaßgebliche Meinung, weil es ist ja wirklich, ich habe schon so vielen Leuten gesagt, ich bin bombensicher, dass sie ihre Prüfung bestehen, und dann kommt irgendwie so ein Prüfer und hat irgendwie so eine Idee, dass er was Bestimmtes hören oder nicht hören will. Ja, Himmel hilf. Ne? Dann bin ich natürlich auch machtlos. Aber ich würde so nach unserem Gespräch, nach dem, was wir jetzt gemacht haben, sagen, das ist alles in trockenen Tüchern und Sie sind sehr, sehr sicher im Gespräch und in der Formulierung. Ja. Ja. Okay. Vielen Dank. Ja.